Kundgabennummer 201 vom 26.11.1937. Worte des Heilands. Wetterwolken. Mein liebes Kind, was sollte ich mir wohl angelegentlicher sein lassen, als dich vor Irrtum zu schützen? Du sollst im Glauben an mich alle Worte aufnehmen und nichts fürchten. Wer unter den meinen sich befleißigt, meine Stimme zu hören, dem wird jederzeit ein geistiger Schutz zur Seite gestellt, der alles Böse von ihm abhält. So begehre nur weiter zu vernehmen die Weisheit Gottes und scheue keine Mühe, um sie zu empfangen. Wohl trachten Tausende danach, einzudringen in das ihnen verschlossene Gebiet. Doch möchten sie nur wissenschaftlich es ergründen, nicht aber tief im Herzen erleben. Und kommt die Bitte um Erleuchtung nicht aus ihrem innersten Herzen, so bleibt ihnen die Erkenntnis fern. Doch den meinen will ich sie geben und zu ihren Herzen sprechen. Mein liebes Kind, unsagbare Wonnen sind für dich bereit, und das Leid der Erde ist nur die Leiter zu dieser dir zugedachten Seligkeit. Und ich leite meine Kinder alle nach weisem Plan. Gerade dort, wo ihr zu versagen droht, muss ich euch kämpfen lassen, damit ihr euch selbst überwindet, so dass ein jeder aus eigenem Antrieb den Vater sucht. Doch mit meiner Gnade stehe ich euch immer bei. Darum verzage nicht, wo es dir schwer erscheint. Doch immer lasse deine Gedanken ausklingen in dem Gebet. Lieber Heiland, sei mir nahe mit deiner Liebe und Gnade. Wenn Wetterwolken bedrohen euren geistigen Horizont, dann wird ein jeder von euch meine Getreuen vor die Aufgabe gestellt werden, standzuhalten dem drohenden Unwetter. Denn es bilden sich schon diese Wolken, und sie werden ihre Schatten werfen auf alle, die mir zu dienen bereit sind. In kleinen Abständen versuchet die Welt mit allen denen, die das geistige Leben bekämpfen wollen, auch zu hindern euch, die ihr suchet. Ihr werdet gezwungen werden, nur in aller Stille zu arbeiten. Doch muss euer Streben dann ein desto ernsteres sein. Es gilt ja, aus der Dunkelheit noch so viele zum Licht zu führen, die gleich euch verlangen und mich um Hilfe bitten. Ihr werdet auch viel erreichen, bleibt euch doch eines, ihr wirket und schaffet mit mir. Und wenn dein Herz in Bangen sich nach oben wendet, wirst du nie ohne Trost gelassen werden. Nimm, was dir geboten wird, und danke dem himmlischen Vater täglich für seine Liebe und Güte. Amen.